C. Aufdrücken des Stempels. Im Johannes-Lehrlingsgrad werden dem Suchenden, so heißt im Allgemeinen der Freimaureraspirant oder Beförderungsanwärter, sobald er nur das Logenhaus betritt, die Augen mit einer undurchdringlichen Binde verbunden. Darauf wird er in eine völlig dunkle Kammer geführt und dort allein gelassen, bis ihm die Binde zur Entkleidung abgenommen wird. Er muss seinen Rock ausziehen, die linke Schulter und die linke Brust entblößen, um das Knie ein weißes Taschentuch wickeln, den englischen Hosenbandorden, den linken Stiefel aus und dafür einen niedergetretenen, selbstverständlich nicht passenden Schuh anziehen, nach freimaurerischer Auffassung zur Erinnerung an Moses, als ihm Jehova aus dem feurigen Busch heraus befahl, sein Schuhzeug auszuziehen. Endlich muss er alles Metall weglegen, wie es heißt, um keine Waffen bei sich zu führen. Bei der Abstempelung nach altenglischem Ritual bekommt der Aspirant einen Strick, das Zeichen der eigenen Gerichtsbarkeit der Loge, um den Hals, damit er sich in der Gewalt der Loge befindet, wenn er entfliehen will. Im Othello-Orden spielt eine Kette die gleiche Rolle. Nun werden dem Suchenden wieder die Augen verbunden, dann wird er zum zweiten Male in der Dunkelkammer alleine gelassen. Ein profanes, brennendes Licht wird neben ihn gestellt, um ihn zu prüfen, ob er nicht doch vielleicht etwas sieht, ganz wie beim Blinde-Kuh-Spielen. Nach gewisser Zeit wird er abgeholt und unter bestimmten Gebräuchen, die ihn gruseln machen sollen, von dem sorgsamen Bewacher, dem nie fehlenden Wächter, in die Loge eingelassen, die stets sehr ängstlich gehütet wird, weil sie allein die menschliche Vollkommenheit beherbergt. Hier wird er nun in seiner Verunstaltung mit seinem unsicheren Gange zum Meister hingebracht, der ihn kurz anspricht. Aus dem Suchenden ist nun ein Leidender geworden. In diesem Ausdruck liegt für den Profanen das einzig Wahre der Freimaurerei. Der blinde Leidende wird jetzt in seinem lächerlichen Aufzuge von den beiden Aufsehern Vernunft und Gewissen auf Reisen zurechtgestoßen, während ihm zugleich der Aufseher, das Gewissen, in brüderlicher Liebe seine Schwertes Spitze auf die entblößte Brust setzt, was aus dem Leidenden bei seinem stolpernden Gang gewiss einen wirklich Leidenden macht. Die drei Reisen sollen von Westen, den Sitz des Irdischen, und Beschränkten nach Osten, den Sitz des Lichtes, führen. Die erste Reise nach Norden in die bekannte Finsternis verfehlt natürlich den Weg gänzlich. Die zweite Reise führt nach Süden, dort holt sich der Leidende, blind wie er ist, Kraft und Hoffnung, dann humpelt er, geführt und gestoßen durch die Finsternis im Norden nach dem Osten hin. Das Ganze ist erhebend männlich und würdig und deutet an, dass der bis dahin freie deutsche Mann sich blind und willenlos in die Führung des Ordens stellt. Das treffende Sinnbild der in der Freimaurerei herrschenden Geistesfreiheit, doch nicht genug des widerlichen Spieles. Der Leidende wird an den Westrand der Tafel gebracht und dort in rechtwinkliger Fußstellung, Plattfußstellung, hingestellt. Unter dem tut's die Freimaurerei nicht. Er wird nun zu den merkwürdigen drei rechtwinkligen Schritten veranlasst, die Schritte werden nach Süden, nach Norden und Osten gemacht. Zitat: Widerstände müssen überwunden werden, wenn wir nach Osten wollen. Der Strom des Lebens, der uns von dort entgegendringt, überwältigt uns. Zitat Ende. Hieber, der das schreibt, hat recht. Auch wir sind von dem ganzen unwürdigen Gehabe überwältigt und erstaunt allein nur darüber, was die Freimaurerei den Deutschen zumutet, ganz abgesehen davon, ob der Leidende bei Reisen und Schritten noch über besondere Widerstände, das heißt Hindernisse, die ihm liebevoll in den Weg gelegt werden, stolpern muss oder nicht. Endlich gelangt der jetzt würdige Leidende vor den Altar im Osten mit den drei kabbalistischen Lichtern Weisheit, Schönheit und Stärke vor dem dort thronenden, leuchtenden Meister, der Jehova in all seinen Eigenschaften vertritt. Der würdig Leidende wird nun vereidigt. Er kniet nieder, Das rechte Knie ruht auf dem Winkelmaß der jüdischen Gerechtigkeit, die rechte Hand legt sich auf die beim Johannesevangelium aufgeschlagene Bibel, die linke Hand setzt die Spitze eines Zirkels auf die entblößte Brust, in der das Herz des so würdig Leidenden gewiss unruhig schlägt. Nun wird der Eid verlesen und von dem Freimaureraspiranten auf Freimaurerwort angenommen. Der Meister spendet dazu noch den freimaurerischen Segen durch Legen seiner Hand auf den Kopf des vor ihm Knienden. Darauf darf der immer noch würdig Leidende aufstehen und wird wieder nach Westen zurückgebracht. Hier wird ihm das Salomo-Siegel der Verschwiegenheit auf die Zunge gedrückt. Jehova hat ihn beschworen, er hat sich dem Judengott zu eigen gegeben und muss es verschweigen. Jetzt endlich wird ihm die Binde abgenommen und nun sieht er sich von seinen Brüdern umgeben, die Schwerter in so brüderlicher Liebe auf ihn richten, dass er, noch ganz berauscht von den bisherigen Eindrücken, die seinen Entschluss, sich menschlich zu veredeln, merklich gefestigt haben werden, gewiss mit Erstaunen die Worte des Meisters hört, Zitat, dass durch die Schwerter Pflichtvergessenheit geahndet würde, Zitat Ende. Pflichtvergessenheit in menschlicher Vollkommenheit und Bruderliebe? So innerlich gestärkt und gehoben geht der würdig Leidende nochmals zum Altar, kniet nochmals vor dem Meister nieder und setzt sich nochmals die Zirkelspitze auf die entblößte Brust. Der Meister schlägt nun dreimal mit seinem Hammer, auf dem der erste Buchstabe Jehovas eingemeißelt ist, auf den Zirkelkopf. Bekanntlich wurde auch Adoniram durch drei Schläge erschlagen. Die Spitze dringt ins Fleisch und das heraussickernde Blut wird in der Vereinigungsschale aufgefangen, in die auch das Blut früherer Aspiranten getropft ist. Mit Blutsbrüderschaft aber hat das nichts zu tun.